Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung von Agent Carter, Episode 8, The Edge of Mystery und Episode 9, A Little Song and Dance. Nun, wir haben uns gedacht, dass wir zuerst mit Anna Jarvis anfangen und was mit ihr passiert ist und wie das dann mit Jarvis weiter, also mit Edwin Jarvis, was das für Auswirkungen hatte und danach auf die Beziehung von Peggy und Jarvis. Das ist jetzt mal, mit dem wollen wir jetzt heute beginnen. Für diese zwei, diese Doppel-Episoden-Besprechung. Nun, also ich habe mir einiges dazu aufgeschrieben, weil also zuerst ist mal toll, dass sie überlebt hat und das war dann der Verlust darin besteht, dass sie halt ihre Fähigkeit, Kinder zu kriegen, verloren hat durch diese Verletzung. Und dann wird das ja eben zuerst am Mann erzählt und ich sofort, meine erste Reaktion so, ich so, Leute, bitte macht jetzt kein Riesenzeug draus, sie hat überlebt. Dass die Person, dass die Frau überlebt hat, ist wichtiger, als dass ihr Uterus jetzt vielleicht beschädigt worden ist. Es gibt so etwas wie Adoption, es gibt genügend Kinder, die keine Eltern mehr haben oder aus anderen Gründen neue Eltern brauchen. Das Wichtigste ist, die Frau hat überlebt. Mhm. Aber natürlich wird dann halt eine größere Sache daraus gemacht, was auch natürlich legitim ist, weil das ist ja auch für einige Menschen doch eine größere Sache. Aber das Problem hier war, dass ja dann alles dann eigentlich nur über den Mann lief und wir eigentlich gar nie sahen, was Anna dazu. Ja, es wird nie geteilt. Also, ich weiß nicht mal mehr, ob er sie jetzt am Ende erzählt hat und wir wissen gar nicht, wie sie dazu steht. Also, es wird angedeutet, dass er sie jetzt ganz am Schluss, dass er jetzt den Mut hat, ihr es zu erzählen, aber dann geht die Kamera so zur Seite und wir sehen nicht, wie sie reagiert. Und ich meine, das ist doch der springende Punkt. Also, es wurde nie vorher erwähnt, dass die beiden Kinder haben wollen. Und sie sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, nach meinem Eindruck. Und was ich dachte erst so, nein, du siehst das zu eng. Aber eigentlich hat es mich geärgert. Ich finde, eigentlich wurde das so dargestellt von wegen, ja, sie ist nicht gestorben, aber das, was sie ausmacht, das Kinderkriegen, ist weg. Das mag vielleicht eine übertriebene Interpretation sein, aber wenn wir ganz genau hinschauen, ist es doch so, weil Peggy ihm da den Kopf zurechtrückt und ihm erklärt, ganz ehrlich, Edwin, sie ist nicht gestorben. Und was du abziehst, ist überhaupt nicht verhältnismäßig. Und dann verstehe ich noch, dass er als nächstes dann zugibt oder quasi wie endlich mal sagt, dass Anna keine Kinder mehr kriegen kann, weil das quasi wie das ist, was sie die ganze Zeit verschweigt und weswegen er ein schlechtes Gewissen hat und weswegen er wahrscheinlich auch nochmal mehr so austickt, weil er eigentlich vor sich selbst sich gerade ein bisschen schämt. Und dann hat mich einfach geärgert, dass quasi wie Peggy ja dann sagt, oh nein, hätte ich das gewusst, hätte ich das alles nicht gesagt. Und da dachte ich, hallo, also keine Kinder mehr kriegen können, ist nicht das Gleiche wie sterben. Also ich finde nicht, dass man das dann zurücknehmen muss, was sie gesagt hat. Und ich verstehe das vom Plot her quasi wie, wenn sie nicht sterben lassen wollten, mussten sie was anderes Heftiges haben, aber wenn sie wenigstens vorher mal angedeutet hätten, dass Jarvis und Anna gerne vielleicht Kinder haben möchten, weil alles, was wir wissen, ist, dass die beiden irgendwie sich sehr gerne haben, auch zusammen eine auch etwas aufregendere Vergangenheit haben, indem dass er sie da gerettet hat. Und dann wurde das Thema zwischen ihnen quasi, dass er da so ein bisschen mehr sich in Gefahr begibt. Und da hätte es wurde aber nie irgendwie angedeutet, dass das quasi vielleicht ihren Plänen widerspricht, Kinder zu kriegen und vielleicht nicht mehr für Stark zu arbeiten, sondern die wohlverdiente Pension zu nehmen und quasi sich anderweitig zu beschäftigen oder was weiß ich, auf Starks Anwesen Kinder zu kriegen, warum nicht? Aber so, also wenn das wenigstens angedeutet worden wäre, aber so wie es präsentiert wurde, ist einfach so klar, eine Frau, die keine Kinder mehr kriegen kann, ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Und nee. Ja, also. Ja, mir hat das dann überhaupt nicht gefallen, besonders weil es dann Jarvis war da, also Edwin Jarvis war dann total, also man sagt auf Englisch out of character, weißt du, dass er auf einmal so mordslos, also dass er wirklich dann sofort also, abgedrückt hat. Und das hat mich so geärgert, sorry. Total aus dem Nichts und eben, und dass er da sein Testament vorbereitet hat, weil er sich schon gedacht hat, ja, er wird da wohl sterben, weil er ja unbedingt Rache nehmen muss. Und also, what the fuck, deine Frau ist im Spital, hat jetzt diese Verletzung, wo sie dann doch auch damit muss umgehen und dann willst du sie sozusagen einfach so hocken lassen, nur damit du Rache nehmen kannst. Das ist so egozentrisch und so, es ist wirklich total, eigentlich wirklich das Falsche, was man hier machen kann. Und das Also ähnlich, also in Agents of S.H.I.E.L.D. haben wir diese Diskussion eigentlich auch schon gehabt, dort mit Hunter wegen Bobby, dass sie ja dort verletzt war und nachher musste Hunter so auf einen Rachefeld zugehen. Und dann ist auch so, sie will das ja gar nicht. Sie will einfach, dass er dann auch wieder in Sicherheit ist. Es ist gar nicht nötig, weil sie hat überlebt und klar müssen sie Wort da und so. Spoiler für Agents of S.H.I.E.L.D. Aber ich glaube, das ist langsam echt schon lange genug gelaufen. Also, wer Agent Carter schaut. Ja, egal. Okay, aber das wie dieses Motiv von der Mann geht auf so übertriebene Rachefeldzüge, selbst wenn die Frau gar nicht mehr, also wenn sie eigentlich überlebt hat und dann doch zum größten Teil gesund ist und so weiter, also klar mit eben diesen Verletzungen, aber trotzdem noch eigentlich. Ja, wenn sie etwas braucht, dann ist ihn am bei sich. Ja, und genau, ja, sie sagt Wichtige, dann am Ende, du musst jetzt Peggy helfen gehen, aber als sie aufwacht, ist ganz deutlich, dass sie eigentlich ihn gerne sehen würde und dann macht es ihr eher noch mehr Sorgen, wenn er nicht da ist. Ja, es ist total unnötig. Ja. Ich habe mich da auch ziemlich über ihn geärgert und eben aus mehreren Gründen. Das eine, dass er Anna zurücklässt, dass er auf diesen Ego-Trip geht, dann gegenüber Peggy, dass er dann auch gegenüber Faust, dass er einfach dass er sie einfach umbringt, dann denke ich, hallo, wir haben hier ein funktionierendes Justizsystem, die Frau gehört festgenommen und nicht einfach erschossen, weil dann können wir dich auch gleich erschießen, wenn du Leute umbringst. Nein, können wir nicht. Also es hat mich total geärgert und auch Peggy gegenüber, sie ist Agentin. Wenn er als ihr quasi Verbündeter und Freund und quasi auch Kollege, der sie unterstützt, einfach Leute umbringt. Also was heißt, was das fällt auf sie zurück? Und ich meine, in welche Situation bringt er sie damit? Also weil sie quasi als Staatsagentin müsste dann gegen ihn vorgehen. Und das fand ich wie noch doppelt verantwortungslos, weil das hat ja nicht nur eine Auswirkung auf ihn und auf Whitney Frost, sondern auch auf Peggy. Ja, und überhaupt auf die Mission. Und hätte dann. Sie sind ja dann auch fest, also sie wurden ja dann auch erwischt, weil er dort einfach losgerannt ist. Ja, also es ist quasi auch total nach hinten rum. Und das hat mir dann quasi wiederum sehr gefallen, dass quasi die Serie bis zum gewissen Grad, eben mit ein paar Details, die ich daneben finde, Jarvis dir dann beibringt, also eigentlich die Lektion erteilt, was du machst. Ist total daneben. Und ich fand Peggys Rede, die sie ihm quasi hält, so gut. Also die ist so super, dass sie ihm einfach mal erklärt, ganz ehrlich, was hast du eigentlich das Gefühl, was du hier abziehst? Und in welchen Beziehungsrahmen, dass du dich bewegst? Und so gesehen finde ich es fast schon auch wieder ich habe mich sehr geärgert und das gehört ja aber auch mal dazu, dass man sich so aufregt. Und das fand ich dann fast schon wieder eigentlich wie einen spannenden Punkt quasi zu zeigen, dass Jarvis sich in einem Agentenzusammenhang befindet und man immer das Gefühl hat, und er ja auch, coole Sache und so und der lustige Sidekick, aber eigentlich ist es halt, ist es eine echt gefährliche Angelegenheit, sowohl quasi auf der Ebene von körperlichen Verletzungen, aber auch auf der Ebene von persönlichen Beziehungen und Schuldgefühlen und Verantwortungsbewusstsein. Und Ja, und das fand ich ja Peggy sehr, sehr gut ausgedrückt in ihrer Rede, wo sie erklärt hat, weißt du, wie oft ich schon Leute verloren habe oder das Gefühl hatte, ich bin schuld dran und ja, total gut. Und auch dann richtig gut, dass er sich entschuldigt hat. Ja, und sie ihm ja dann auch sagt, you need to be with your wife, also geh zu deiner Frau, sie braucht dich. Ja, und quasi spannend von der Serie, dass sie hier einen so geschätzten Charakter quasi so abdrehen lässt, ja, und halt zeigt, Menschen sind nicht perfekt, aber boah, ich es war also ein bisschen war ziemlich heftig, ja. Ja, also ich habe einige Artikel, Reviews, und da haben Leute gesagt, eben out of character und dann eben das Motiv von wegen, es passiert etwas an einer weiblichen Figur, aber nachher geht es nur darum, wie der Mann reagiert und wie er damit umgeht. Und eben, wir sehen nicht, wie Anna jetzt auf diese Nachricht reagieren konnte. Und den Lady Geek Girl, die haben da auch einen sehr kritischen Artikel geschrieben und die haben da so einen Satz gehabt, es steht, he's in love with a person, not a womb. Also nicht mit dem, ja, mit dem Uterus, mit der Gebärmutter, sondern ja, er liebt doch Anna. Und nicht ihren Körperteil, den sie jetzt hier halt verloren hat oder der beschädigt wurde. Also, dass dann eben dass man eben Frauen immer mit dieser Fähigkeit, Kinder zu kriegen, so sozusagen gleichsetzt, dass das dann so eine große Bedeutung erhält und dann wie ihre eigene Person überschreitet, also oder übertrifft, dass das halt eigentlich eher eine schädliche Botschaft genau ist. Und die aber noch häufiger eben so Populärmedien auftaucht. Und hier, also ist nicht das erste Mal. Ja. Deshalb, das war schon enttäuschend. Ja, fand ich auch. Und auch tragbarer hat für mich das dann quasi gemacht, dass es im Endeffekt eine Möglichkeit bietet, Peggys Situation dann auch wieder mehr ins Zentrum zu rücken. Dass es wenigstens nicht nur um Jarvis geht, sondern dann auch quasi eher ein Spiegel ist für sie. Aber eigentlich hätte mich auch viel mehr interessiert, wie es Anna geht. Also, und sie hat mir auch leid getan. Also quasi, weil er sie wirklich alleine lässt. Ja, weil es ist ja doch eine größere Sache eben für die Frau. Wie sie, vielleicht ist sie deswegen dann eben doch sehr deprimiert oder total niedergeschlagen. Oder besonders in einer Zeit, wo eben für Frauen dann das Muttersein und Familiengründen halt noch eine wohl sehr eingegrenzt war für die Frauen, was so Möglichkeiten anbelangt, dass das dann noch ein größeres Thema ist. Aber davon haben wir nichts jetzt gesehen. Genau. Ja, und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, Frauen absprechen zu wollen, dass sie nicht gerne Kinder haben möchten und so weiter. Deswegen meine ich auch, sie hätten es vorher einfach einbringen können, dann wäre es, das wäre schon mal viel besser. Und und das Schlimme ist ja aber auch, dass quasi, also dass er sie allein lässt, auch in einer Situation, wo sie ihm eh schon gesagt hat, hör mal, ich mache mir Sorgen um dich. Ja. Und dann hatte ich kurz Angst, dass dieses Böckslein offen ist und der Spiegel, und dann dachte ich, ich glaube nicht, dass sie es gesehen hat, dass es das Testament ist. Wenn ich mir vorstelle, dass sie dann das sehen muss, boah, ich wäre so sauer. Also ich war auch richtig, richtig sauer auf Jarvis. Und das mit dem Out of Character, denke ich, kann eine Erklärung sein. Irgendwie habe ich es aber auch mitgemacht. Irgendwie habe ich auch ein bisschen, also bin ich mit drin geblieben. Ich saß nicht da und dachte, boah, Serie, was machst du mit dem Charakter? Fast, aber eigentlich nicht. Eigentlich saß ich wirklich da, boah, Jarvis, was ziehst du ab? Und aber bis ich finde schon auch, dass man auch darüber sprechen könnte, ob es dem Charakter entspricht. Oder ja, aber ich glaube, ich finde es noch spannender zu sehen, dass halt hier doch eine Figur erleben muss, dass sie sich in Situationen bringt oder gebracht hat, denen sie dann doch nicht gewachsen ist. So. Er ist ja gar nicht trainiert für diese Welt. Ja. Das hat dann genau falsch reagiert, übertrieben reagiert, ist dann auch wieder, kann durchaus menschlich sein. Ja, das stimmt schon. Besonders Peggy erklärt ihm ja, also sie hat schon mehrmals erlebt, dass jemand gestorben ist. Und bei ihm, ja, er war da wie geschützt und hat das ja gar nie so bis jetzt mitbekommen. Also, ja, und ich fand es auch ganz gut, eben, dass dann so gesagt hat, ja, für dich war es genau das Abenteuer. Mhm. Und für mich ist es ja, halt nicht. Genau, er war wie naiv, ja. Mhm. Und diese Naivität auch mal darzustellen, finde ich eigentlich sehr gut, weil das passt für mich wieder in größere Themen, wo ich manchmal, ich weiß nicht, wie ich das recht erklären soll, aber ich es immer wieder erlebe, dass ich mit Menschen zu tun habe, wo ich denke, ist dir eigentlich bewusst, dass das, was du hier gerade verharmlost oder was du witzig findest, in was für einem Kontext das eigentlich steht? Und wie naiv ist es, teilweise nicht zu sehen, ja, was für Auswirkungen gewisse Dinge haben können. Mhm. Oder in, also ich finde manchmal spannend, dass man naiv wird immer so mit Kindlichkeit und mit Rosa oder so mit so Harmlosigkeit in Verbindung gebracht. Aber für mich sind ganz häufig Leute naiv. Ja, das muss ich vielleicht mal ein anderes Mal, wenn ich vorbereiten konnte, genauer erklären. Mhm. Aber für mich hat Naivität irgendwie kommt viel häufiger vor und in viel ernsteren Zusammenhängen, als man sonst vielleicht so bei dem Begriff denkt. Ja. Und wirklich eine politische Naivität. Ja, ich kann mir denken, welche Richtung du da nachdenkst. Ja. Okay. Ja. Hast du noch was zu Anna und Jarvis gerade? Also eine Sache, die mir gefallen hat an der ganzen Anna und Jarvis Geschichte war, als ihr da die kleinen Versprechungen macht, sind das ja alles so Details. Also bis auf die letzte Versprechung sind ja alles so, ich verspreche das tägliche Horoskop anzunehmen und so. Und das hat mir wiederum gefallen, weil es ja manchmal schon die kleinen Dinge sind, die manchmal am meisten über eine sehr große Vertrautheit von zwei Menschen aussagen. Weil es einfach quasi Menschen, also die Menschen sind, die wirklich so das Leben mit einem teilen, die diese Details dann auch, die überhaupt so Mini-Sachen sagen können. Nicht, dass so tiefe Verbundenheit, die nicht auch eine große Rolle spielen können. Und manchmal gibt es ja Freundschaften, da sieht man sich einmal im Jahr und das ist trotzdem total schön und so, aber dieses andere stimmt halt auch, dass es einfach Menschen gibt, die so sehr und eng dein Leben teilen, dass sie auch quasi Witz über deine Frühstücksvorlieben oder so machen können oder eben sowas wie dieses, ich werde das tägliche Horoskop ernst nehmen. Und das hat mir gefallen, so an der Darstellung von der Beziehung. Okay, ja. Solche Details, ja, das tut da eben die Charakter ausbauen. Genau. Mhm. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt alles zu den zwei, ja. Wollen wir weiter zu Susan und Peggy? Ja. Ich habe mir da dieses Gespräch, das sie da im Türraum haben, gemerkt und das war total gut. Weil es diese klassische Situation ist, wo ein Mann einer Frau erklärt, dass sie zu emotional reagiert und sie sich das einfach nicht sagen lässt und es quasi mal die Sache richtig stellt. Das fand ich total gut. Stimmt, ja. Aber er war ja der ja dann den Standort dieser Atomnuklearstäben preisgegeben hat, weil ja Peggy bedroht wurde. Also er hat das, da Peggy zeigt ja dann eben auch, dass er selber dann auch da eigentlich zu emotional vorgeht und sie ist da eigentlich wie professioneller. Aber der Punkt von wegen, ja, hätte sie in der Situation dann tatsächlich ihn einfach erschießen lassen. Ja. Das ist so, Peggy wäre da vielleicht schon ein bisschen. Ja, ich fand auch, also das Gespräch war quasi wie auf mehreren Ebenen interessant, weil eben das eine fand ich, boah, Susa, ganz ehrlich, also okay, wir befinden uns in den 40ern, aber so so klassisch, okay, die Frau ist wieder zu emotional. Ja. Und, also es geht und ja dass sie sich das nicht sagen lässt, das fand ich gut. Und auch quasi dann sagt, okay, dann schauen wir die Sache mal genauer an. Wer reagiert in welchen Situationen, wie und wer hat welche Argumente. Und das ist dann aber quasi trotzdem wieder, eben, dass man die Fragen schon stellen kann, wurde jetzt zu emotional reagiert oder nicht oder so? Und ich denke, es wurde aber wie so verteilt, dass, ja, und wenn Peggy vielleicht Wilkes auch noch retten will, weil sie ihn wirklich mag. Sie hat aber gewisse Gründe dafür. Und ja, Susa hätte vielleicht auch einfach noch, also kaltherzig sein können und sagen, pff, ich gebe das Geheimnis nicht preis. Und auch da kann man sich fragen, ja, war es nicht vielleicht doch auch okay, dass er quasi Peggys Leben höher schätzt. Und so, also wie alles, also dass es eher so gezeigt wurde, ja, vielleicht ist emotional reagieren auch mal richtig. Vielleicht ist es, weil im Endeffekt sind wir egoistische Menschen und möchten die Menschen retten, die wir mögen. Das ist ja auch nicht das Verkehrteste. Aber so, es wurde wie nicht, ich finde, es wurde wie nicht schwarz oder weiß gemacht, aber halt auch nicht... Aber halt, dass sie quasi auch das von sich gewiesen hat, sich von ihm sagen lassen zu müssen, dass sie zu emotional reagiert hat, fand ich halt auch gut. Das ist so, ja. Also es hat beide, genau, beide, nicht schwarz. Weil, also er hat ja dann schon den Punkt von wegen, dass sie mit Wilkes hat eine engere Beziehung hat als mit anderen. Wäre es jetzt eine andere Person. Aber sie hat eben genau dann ihm, es betrifft dann wie beide. Und ich meine, es stimmt schon auch, dass, Wilkes ist nach wie vor auch schon ein Opfer der Situation. Ja, genau, so vielleicht besser ausgedrückt auch. Und ich meine, ja, also vielleicht braucht, und er ist vielleicht auch noch zu, also jetzt mal so aus dieser kalten, oder von der Agency aus gesehenen Sache, es wäre vielleicht auch gut, einen Wissenschaftler, der von Zero Matter Ahnung hat und bei dem man hoffen kann, dass er nicht komplett anti ist, was ja er am Schluss ja auch nicht ist. Also er hat das zwar gemacht und ich glaube ihm auch, dass er das aus freiem Willen gemacht hat, aber ist ja quasi eigentlich... will ja niemandem schaden. Und naja, gut. Aber die Szene fand ich echt... Fand ich richtig gut. Genau. Das war es eigentlich auch schon bei mir zu Susan Peggy. Ich habe da jetzt gerade auch nicht mehr. wollen wir zuerst zu Thompson oder zu Ja, machen wir Thompson zuerst. Machen wir Thompson. Ja. Ich habe irgendwo eine Notiz, diese Folge waren Peggy und Thompson meine Lieblinge. Okay. Das fand ich ein bisschen lustig, weil... ich mag einfach an Thompson vielleicht ähnlich wie an Ward auch wieder, dass er gerade so ein bisschen das Schilfrohr im Wind ist. Also irgendwie, man weiß nicht so recht, was die Serie mit ihm macht, was er selber so jetzt wieder doch als am besten für sich erachtet. Und er ist ständig die Allianzen am Wechseln, aber... Ich finde es trotzdem lustig, wem er so vertraut. Also wie lange er diesem komischen Typen noch irgendwie geglaubt hat, dafür kriegt er dann auch das Ticket, da als er gebrainwashed wird oder seine Erinnerungen gelöscht werden. Genau. Ja, aber das fand ich irgendwie an Thompson jetzt in diesen zwei Folgen sehr unterhaltsam, wie er da quasi seinen Tanz aufführt, mal mit denen, dann wieder mit den anderen und dann mal das für sich. Und ja, und ich frage mich einfach nach wie vor, was eigentlich der so... Ah ja, er will einen Sitz im Council, aber was der eigentlich will im Endeffekt. Ja. Macht. So. Ja, Karriere. Wahrscheinlich, genau. Anerkennung. So. Wahrscheinlich ganz tief drin sehr viel Anerkennung, weil er sich eigentlich für ziemlich für sich selbst für nicht allzu toll hält, ganz tief drin. Und im Zusammenhang mit Thompson, sorry, ich lasse dich gerade lesen, fand ich super, dass Vernon mal ordentlich vermöbelt wird. Das finde ich irgendwie gut. Wer? Der Masters? Der Alte da. Genau, ja, stimmt. Das fand ich schön. Sich dann gegen den. Ja. Okay. Ja, ich habe zu Thompson so abgeschrieben. Ja, Thompson immer noch zu blöd. Also selbst, also wo er eigentlich vercheckt, was da eigentlich genau eigentlich vorgeht, wieder zuerst verliert er sein seine Erinnerungen und später macht er halt doch wieder alles anders wie, und geht gegen Peggy vor und so weiter. Und ich habe so, Gott, der Charakter hat echt nur, dass er einfach immer gegen Peggy Carter steuern muss. Aber cool fand ich, dass er und Susa da in einem Moment beide gleichzeitig Du as Peggy Says aufrufen. Ja. Das fand Stimmt, ich super. Das war super. Eben, dass er dann doch auch weiß, dass sie es eigentlich besser kann. Ja, dass sie einfach ja, total gute Auffassung meistens von der Situation hat und ihre Pläne oft sehr verheben. Mhm. Ja. Ich fand auch, so apropos Du as Peggy Says, Susa und den Wissenschaftler im Doppelpack finde ich so lustig. Ja. Wie Susa sich die ganze Zeit ab ihm nervt, das finde ich sehr nett. Mhm. Irgendwie so, wenn wir so im Shipping-Kontext wären, dann könnte man sagen, ah, die kann man shippen. Das ist echt die ganze Zeit so, bam. Ich finde jetzt nicht, dass sie die Shipping Chemie haben, aber ich fand es irgendwie so lustig. So am Ende werden sie dickste Freunde und was weiß ich. Aber ja, ich finde es sehr nett, wie Susa da die ganze Zeit mit den Zähnen knirscht und der andere sich immer aufregt, dass ihn niemand schätzt. So. Ja, das finde ich sehr lustig. Das macht so den Humor der Serie aus, genau solche Sachen. Ja, dass trotz allem Dramatischen, was gerade immer passiert, Susa trotzdem immer noch Zeit hat, die Augen zu verdrehen. Mhm. Ja. Weil eigentlich ist der Wissenschaftler jetzt wirklich ziemlich praktisch. Also ja, haben sie jetzt echt schon öfters gebraucht, ja. Mhm. Und dass er dann halt ihm sagt, so ja, vielleicht, ich weiß es nicht, finde ich, ist eigentlich total verständlich, weil ja. Muss dann eine Maschine zusammenbauen, die er nicht selber entwickelt hat und so weiter und damit so komischen Zero-Matter-Sachen, wo noch niemand erforscht hat, ist doch logisch, dass der nicht immer weiß, wie das genau ausgeht. Ja. Also deshalb, ja, ist er nicht, im Versuch ist er vielleicht nervig, aber als Zuschauer bist ja, siehst du ja dann, also hallo Leute, ihr verlangt mega viel von dem. Mhm. Seid froh, dass der das überhaupt so, wie es jetzt hingekriegt hat. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch ein anderes kleines Detail. Zu unserer Stöckelschuhreihe. Weil einmal hat sie so diesen Hosenanzug an, wobei den hat sie vielleicht immer an. Läuft Peggy ja, also in die Fabrik reinläuft mit diesen Stöckelschuhen, die sind echt laut. Und dann denke ich, warum okay, hat sie so laute Schuhe? Und ja. Einfach ein weiterer Minuspunkt für also, Schuhe mit harten Absätzen. Also als Agentin, die irgendwie sich verstecken muss oder so, ist dann echt unpraktisch, ja? Genau. Und man hört es wirklich. Also ich also sie läuft da so rein und ich denke, wie laut sind denn diese Schuhe? So. Oh, scheiße, ja. Ja, das war ein bisschen witzig. Ich da denke, dann gab irgendwie die Kostümdesigners, denke ich dann immer so, Leute, habt ihr, also wenn jetzt jemand... Weißt du, wenn es um Leben und Tod geht und sie will nicht entdeckt werden und so, dann hat sie so mega harte Schuhe an, weil halt Frauen anscheinend immer Stöckelschuhe anhaben muss. Und ich meine, dann soll sie halt irgendwie, keine Ahnung, ich bin keine Schuhmacherin, aber also, dass man da vielleicht Ledersohlen hat oder Gummi, also irgendwie etwas, dass es dann abfedert wird oder halt einfach Schuhe, die das nicht machen und trotzdem nicht die Köpfe verdrehen auf der Straße, weil eine Frau solche Schuhe anhat. Naja. Das könnte man anders lösen, das ist klar. Ja. Und wie fandest du diese Tanzszene am Anfang? Ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe, quasi, aber... Ah, die Tanzszene. Ja, gut, also ich fand's herzig. Und so, ich meine, dass man Angie wieder gesehen hat und so weiter. Mhm. Also das ist halt wie... Also das diese Idee und sie haben es cool gesungen, cool getanzt und ich habe so verstanden, dass halt eben ihres Unterbewusstsein da ihr irgendwie ihren Konflikt wegen ihres Liebesdreiecks da irgendwie verkörpert wird. Aber da habe ich mir dann so aufgeschrieben, so, ja, aber irgendwie ist das auch wieder unnötig, weil wieso soll sie jetzt genau in dieser halt sehr prekären Lage dann über ihres Liebesdreieck träumen, besonders wenn es mit Wilkes momentan echt schlecht aussieht, weil da ist sie sicher, dass sie vor kurzem mit dem geflirtet hat, sondern der hat ihr eine Waffe vor das Gesicht gehalten und da fand ich so, das ist so ein bisschen so... Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn man das Ganze als Cardinelli-Schipperin anschaut, dann sagt man natürlich, Wer sie aber die ganze Zeit an der Hand gehalten hat und durch den Traum geführt, genau, das war die ganze Zeit Angie. Quasi. Also sie tanzt da zwar mit Sousa und Wilkes, aber eigentlich ist Angie quasi die, die sie durch den Traum leitet und auch immer sie immer wieder anschaut. Ja. Nein, das habe ich und, ja. Das nur kurz, aber das habe ich dann auch gelesen, dass Leute, wenn man subtil halt die Bisexualität von Peggy Carter rauslesen kann. Mhm. Auch weil Dottie, dann, wenn sie Dottie sieht, ja, sagt sie so, ja, Peggy, ich bin ja immer in deinem Kopf. Und dann ist er so, okay. Ja. Also, und es ist ja wirklich ihr Unterbewusstsein. Das ist wirklich nicht die Dottie in echt, die ihr das sagt. Ja. Und dann ist er so, okay. Ich fand auch, dass quasi ist, dass das auf jeden Fall ein Queer-Reading zulässt. Ja, total. Das ist in dem Stil, ja. Ja, und sowas ist ja völlig unabhängig von Absichten und sowieso, sondern, aber das fand ich total auch, dass quasi hier eine sehr queere Peggy auch wieder gezeigt wird eigentlich. Mhm. Und das eben, ich habe dann auch gesagt, also auch Peggy, ich habe mir so, also Peggy, Angie und Dottie habe ich mir auch so gemerkt aus diesem Traum, dass die Chemie, die die drei auch haben. Ja, und ich weiß nicht, ich verfolge ja nicht so die Produktionsinfos und so, aber ich fände es total cool, wenn Angie zurückkäme und ich glaube, Peggy braucht sie auch. Ich glaube, Peggy bräuchte eigentlich wirklich noch eine Freundin mehr als Edwin. Gerade auch, weil Jarvis halt auch ja eben jetzt jeweils mit ist auf diesen Mission und ja, jetzt rausgekommen ist, wie das auch mal richtig schief gehen kann und quasi, dass sie wie Angie auch noch als Freundin hätte, die ja, die halt vielleicht eben nicht mit drin steckt und für sie da ist. Mhm. Ja, und also, ja, das wäre ein guter Ausgleich. Gut. Ja, das wäre super und vor allem, oh, sie sind doch gerade erst zusammengezogen. Ja. Ich weiß, wegen Produktion, also ich weiß ja, ich habe nicht gehört, dass irgendwie die Schauspielerin in einer anderen Serie oder so. Mhm. Es kann sein, dass sie einfach, weil sie 10 Folgen hatten, dann einfach wie etwas kürzen mussten und dann schon gedacht haben, nein, für diesen Charakter haben wir keine Zeit, den auch jetzt immer einzubauen. Weil storytechnisch hätten sie halt machen können, dass sie mitgeht nach Los Angeles zum dort als Schauspielerin. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dann hat jemand halt mal irgendwo erwähnt, dass sie irgendwie als auf Broadway halt in New York gern ihren Fuß fassen will, denn dass sie dann sozusagen eigentlich wirklich lieber in New York bleiben will. Ja, ich meine, es wäre total cool, vielleicht kommt sie in der nächsten Staffel. Also ich fand es auf jeden Fall schön und quasi jetzt unabhängig von der Serie finde ich wirklich, also wie, also unabhängig vom TV-Format und von Produktionsbedingungen, wenn man jetzt nur die Geschichte anschaut, eben dann finde ich, Angie fehlt echt. Ja. Und diese Beziehung wäre noch spannend, sie weiter zu betrachten. Und ich meine, wenn wir jetzt mega der Hammer, wäre es natürlich, wenn wir quasi wie lesbische Beziehungen in den 40ern, was total schwierig, oder total schwierig, also was einfach eine ganz andere Herausforderung auch noch bieten würde. Ich glaube jetzt nicht, dass das in dem Rahmen passiert und so weiter und so fort, aber es wäre total spannendes Thema. Und so, und ja, auf jeden Fall, das wäre total cool. Nur kurz, also eine weitere Staffel ist bis jetzt noch nicht angekündigt. Ah. Das Problem ist halt, dass die Einschaltquoten nicht unbedingt immer die höchsten waren. Und also es gibt halt doch einige Leute, die sagen, dass man davon ausgehen muss, dass dann die nächste Folge die letzte ist. Also einfach, dass man das im Kopf behält, weil da dann ist dann halt doch ein Unterschied, wenn es dann wie der Abschluss der Serie darstellen soll oder nicht. Ja, stimmt. Also du meinst für die Einschätzung der Folge. Ja, und auch die Schreiber der Serie müssen das jeweils im Kopf behalten, weil die haben nicht die Garantie, dass es noch weitergeht. Das ist schade, weil ich habe noch einen anderen Punkt, wo ich so quasi wie so eine Zukunftshoffnung habe, weil ich in Bezug auf Wilkes ich habe die Hoffnung, dass Wilkes überlebt und quasi zum Superhelden wird mit dieser Zero Matter. Das fände ich total cool. Es fehlt bisher noch in der Serie und wir sind immerhin bei Marvel. Und das wäre für mich wie so eine passende Belohnung für diese Figur, die jetzt echt was durchgemacht hat. Oh, und, und für einen also quasi wieder für einen schwarzen Mann, der unter dem Einfluss steht und wild wird und so, dass er aber dann quasi dafür wie zum Superhelden wird. Das fände ich cool, wenn er quasi nicht einfach nur dann wieder aus dieser Abhängigkeit von diesem Material rauskommt, sondern quasi wie ihn das also Superheld sein ist nicht immer das Tollste fürs Leben, aber das wäre irgendwie, fände ich mega cool, wenn er wenn das wäre. Ja, genau, wir wissen ja noch nicht. Am Schluss sieht es ja relativ krass aus. Also er hat ja dann die. Ja, eben. Also sein Körper zerspringt ja wie. Also hat so. Ja, Cracks, deswegen war meine Hoffnung, dass quasi die nächste Szene ist so. Alles zerspringt und dann wieder so ganz schnell zusammen. So. Ja, sich selber irgendwas dann so viel macht. Also so solche Motive gibt es auch häufig bei Superheldenfiguren. Genau. Müssen wir schauen. Ja. Ich glaube nicht, dass der jetzt total verschwunden ist. Ja, irgendwie. Das wäre irgendwie ein bisschen krass, ja. Auch wenn er dort Peggy ja dann. Also er, zuerst rennen sie ja zu zweit weg und dann macht er die Tür zu und geht wieder zurück und so. Und dann ist das einerseits auch wieder ein typischer Moment, wo jemand sich opfert und so weiter. Ja, müssen wir sehen. Wie gesagt, ich fände es super, wenn, wenn er einfach ein weiterer Superheld wird. Und so. Ja, dann bin ich mal gespannt auf nächste Woche. Ja. Hast du zu Whitney Frost noch etwas? Oder? Nee, die hat mir einfach weiterhin gut gefallen. Ja, ich habe jetzt auch keine weitere Notiz. Ja, und ich glaube auch, ich finde so diese Motivation aus sich selbst zu mehr Einfluss und Macht verhelfen einfach gut durchgezogen und auch sehr nachvollziehbar von ihrem Charakter. Die Faszination, die sie hat auch für die Sache an und für sich hat, so diese wissenschaftliche Motivation, finde ich eine gute Mischung. So. Ja. Stimmt. Ja. Also ich finde, bin mit ihr als Charakter, als Bösewicht, kann ich eigentlich wirklich nichts Großes und schlecht finden oder so oder kritisieren. Genau, die, und die auch, ja auch wie eine sehr schöne Mischung aus, eben sie ist nicht total abgefahren, böse quasi oder irgendwie macht das Ganze aus Sadismus oder so, sondern sehr klare persönliche Beweggründe und ist nicht und hat wie so ein, ja, genau, einfach so diese Mischung aus, als eben, dass sie nicht grundlegend, sorry, nein, ich glaube, ich habe es gesagt, also, dass sie eben einfach immer nach wie vor auch immer noch sehr menschlich ist. Genau. Und nicht irgendwie ein abgedrehter Bösewicht, sondern sie hat klare Motivationen, kann auch nett sein, quasi. Und die Entwicklung haben wir wirklich mitgekriegt. Ja, genau. Das ist nichts irgendwie aus dem Nichts auf einmal aufgetaucht. Und sie ist nicht aus dem Nichts auf einmal böse geworden und so weiter. Also da hat man wirklich, das haben sie sich gut geschrieben. Ja. Ja. Dann war es das wieder, ne? Ja. Gute Besprechung, gut. Dann wünschen wir euch allen viel Spaß bei der letzten Folge von Agent Carter. Ja, im hoffentlich, genau. Hoffen wir, dass es nicht die ganz, ganz letzte ist. Oder, ach, manchmal ist es ja schön, wenn Serien mit einer guten Staffel enden. Das gibt es auch, genau, ist auch wieder wichtig. Ja, dann müssen wir dann schauen, wie das Finale wird. Ja. Gut. Dann waren wir Ann-Sophie und Nuria. Viel Spaß. Viel Spaß, tschüss. Tschüss.